Während Vanessa Asta sattelte, um auszureiten, ging Wendy zu ihm. Alice sagten sie jedoch nichts von diesen Gedanken. Dazu kannten sie sie zu wenig. Was soll das denn? Lass ihn doch graben, George. Vielleicht liegt was unter dem Sand. Du könntest recht haben. Lass mich mal sehen, Timmy. Geh ein bisschen zur Seite. Da ist was.